hier sind die Radiofritz am Nachmittag. In diesen Sekunden geht Fritz-Reporter Tim Lindener auf die Bühne und begrüßt zum ersten Mal alle versammelten Fritz-Hörer hier in der großen Columbia-Halle. Denn es wird ja ein kleines Vorprogramm geben. Radiofritze Christoph Schark hat ein Ständchen für euch vorbereitet. Das ist exklusiv hier für ja, Tim Lindener macht jetzt schon Fax auf die Bühne. Tagchen, Namen. Ich grüße euch übrigens. Was trinkt ihr denn hier eigentlich schon? Was ist das denn? Was ist das? Weißwein. Was ist das? Seid ihr jetzt schon am Weißwein trinken? Es ist noch nicht mal 19 Uhr. Es ist Wochenende. Ja, aber sie, wollt doch sie doch noch erleben nachher. Machen wir doch. Was ist das da? Bier. Ich glaube es nicht. Hier wird schon das aber Fanta, ne? Ja. Bier. Das ist Fanta. Siehst du, sag ich, das ist Fanta. Danke. Ey, viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke. Ja, also der Tim Lindenau gerade auf der Bühne, der jetzt nochmal den Abend auch durchgeht und erklärt, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Wir hatten ja zum Beispiel Philipp Posell im RBB-Sendesaal. Wir hatten im Watergate alle Farben. Raff Kamora im Kesselhaus. Gestern noch Kesper im Waschhaus in Potsdam. Und jetzt heute also hier Sido. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Milliarden werden auf der Bühne stehen. Suki. Wir freuen uns auf die Leoniden, die New Music Award Gewinner 2017. Und es kommen immer noch Leute von draußen. Einen Tag, ich wollte nur Hallo sagen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ist kalt draußen, wa? Sehr kalt. Kommt rein, los. Jacken abgeben und feiern. Sehr schön. Wir werden jetzt hier mal, ich guck noch mal kurz auf die Bühne. Ja, der Christoph Schrag wird auch noch mal so 10, 15 Minütchen dauern. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir ziehen uns noch ein bisschen Clouseau jetzt hier rein. Packt meine oder deine Sachen. Ich weiß nicht mehr, wie der Künstler es gemeint hatte. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt alle hier in der Columbia-Halle. Und ihr werdet versprochen, keins der Live-Konzerte hier heute Abend verpassen, weil wir euch alles im Radio übertragen. Clouseau auf Fritz.